بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بكلمة من الله الله segnen heil barmherzigkeit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Wir kommen heute inshallah ta'ala zum 12. und inshallah ta'ala vorletzten Unterricht zum Thema Benehmen eines Schülers aus dem Buch, das im Arabischen heißt Hilyatu Talib al-Ilm von Sheikh Bakr Abu Zayd. Und wir beginnen heute mit dem 7. Kapitel, das wir wie gesagt in zwei Unterrichte aufteilen werden. Und im 7. Kapitel geht es allgemein, nachdem wir sozusagen 6 Kapitel gelernt haben, was man als Talib al-Ilm für Fähigkeiten haben soll, dann geht es jetzt darum, wovor man sich in Acht nehmen sollte oder muss. Und deswegen lautet der Titel, wovor man auf der Hut sein soll. Und wie wir gewohnt sind, machen wir mit dem nächsten Punkt weiter. Das ist ja durchnummeriert, also beginnt nicht, die Unterunterschriften beginnen nicht pro Kapitel neu. Und so sind wir beim 54. Unterpunkt, und er lautet Tagträume. Tagträume, das versteht sich eigentlich von selbst. Das ist, man meint damit eine Person, die geistig abwesend ist, also nicht anwesend ist, und der man ansieht, dass sie nicht bei der Sache ist, nicht konzentriert ist, sondern an andere Sachen denkt, in einer anderen Welt quasi lebt. Und das kann verschiedene Gründe haben, aber ist eben ein Hinweis auf vielleicht nicht so große Ernsthaftigkeit. Und davor soll man gerade als Talib al-Ilm gewarnt sein, denn die äußere Ausstrahlung auf den anderen Menschen spielt eine große Rolle, gerade in der Hinsicht, wie sehr man den anderen Menschen ernst nimmt, weil er einen auch ebenfalls ernst nimmt. Und deswegen ist es auch sehr wichtig in Gesprächen, dass man, wenn man sich mit jemandem unterhält, dass man sich gegenseitig anschaut. Und das zeugt auch für gegenseitigen Respekt und Ähnliches. Und deswegen warnt der Autor davor und sagt, nimm dich in Acht vor Tagträumen. Und dazu gehört, und das ist jetzt eine andere Form davon, dazu gehört, dass du angibst, Wissen zu besitzen, das du nicht hast. Oder, dass du etwas meisterst, was du nicht beherrschst. Denn wenn du dies tust, so ist es wie ein Vorhang, der vom Wissen trennt. Dass ein Mensch danach strebt, also sich über die Stufe zu stellen, in der er eigentlich ist. Deswegen gibt es einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dem er gesagt hat, Rahim Allah imra'an, arafa qadrah. Das heißt, möge Allah sich einem Menschen gnädig zeigen, der seinen Stand kennt, das heißt seinen wirklichen Stand kennt und sich nicht. Und wir wissen natürlich, dass das Gegenteil von dieser Art von Angeberei ist, dass man sich eben zurückhält und bescheiden ist und von seinem Wissen nur etwas preisgibt, wenn man auch danach gefragt wird, beziehungsweise wenn es dafür nicht nur danach gefragt wird, sondern wenn es dafür einen auch guten Anlass gibt. Aber das Wissen ist kein, also das, besonders das religiöse Wissen, ist kein Mittel, um die Zufriedenheit von irgendwelchen Menschen zu ergattern. Und der Vergleich mit dem Tagträumer, auch der Tagträumer befindet sich in einer anderen Welt, genauso wie derjenige, der angibt, etwas zu wissen, was er nicht weiß, begibt sich auch in eine Welt, in die er nicht gehört. 55. Hüte dich davor, ein Schlaumeier zu sein. Es wird gesagt, das Wissen umfasst 3 Phasen. Also was ein Schlaumeier ist, das denke ich, das weiß jeder. Aber das Wissen hat eben 3 Phasen. Und die Frage ist immer, in welcher Phase man angelangt ist. Dementsprechend bescheiden ist man, oder dementsprechend gibt man sich eben als vielleicht Schlaumeier, oder begibt man sich zumindest der Gefahr, sich zu geben. Die erste Phase, sagt er, wer diese erste Phase erreicht, wird überheblich. Okay, das ist die Phase, in der man etwas lernt Und dann, weil man das zum ersten Mal gelernt hat und einem sozusagen ein Tor eröffnet worden ist und man plötzlich durch ein paar wenige Informationen viel mehr weiß als die allermeisten Menschen. Das ist normal, denn die meisten Menschen sind ja keine Talib Ilm. Und deswegen, sobald man etwas lernt, ist man sofort in diesem Bereich, gehört man schon fast zu den Auserwählten. Und dann gibt es eben die Gefahr, dass man überheblich wird, weil man gar nicht weiß, wie wenig man weiß. Aber im Vergleich zu dem, was man vorher wusste, ist das immens viel. Und das führt eben dazu. Dann kommt die zweite Phase. Sagt, wer die zweite Phase erreicht, der wird dann bescheiden. Ja? Wer die zweite Phase erreicht, wird dann bescheiden. Und das ist das, inshallah ta'ala, die Stufe des Wissens, die einem dann wieder auf den Boden zurückbringt. Und der dann die dritte Phase erreicht, der weiß dann, dass er eigentlich gar nichts weiß. Und das ist dann, also kannst du sagen, noch mehr bescheiden als vorher. Allerdings, weil er dann wirklich erfährt, dass sich so viele Tore für ihn öffnen, die er gar nicht mehr alle schließen kann, und so viele Lücken sich erschließen, die er gar nicht füllen kann. 56. Anderen, oder noch ein Satz zu dem 55. Punkt, wenn man das jetzt im Vornherein schon weiß, dann kann man sich natürlich besser darauf vorbereiten. Und dann weiß man, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese über irgendeine Wissenschaft und dieses Buch auch gut verstanden habe und meine jetzt, mich in diese Sache gut auszukennen, dann muss ich mich daran erinnern, Moment, das war doch vielleicht nur eine Einführung. Es gibt doch nicht umsonst Menschen, die sich Jahrzehnte mit diesem Thema beschäftigen. Die haben doch jetzt nicht nur 10 Jahre lang das gleiche Buch immer gelesen. Also gibt es noch viel mehr andere Sachen und so weiter. Und dann wird man dadurch, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, bescheiden und eben das Gegenteil von einem Schlaumeier. 56. Anderen noch vor der nötigen Qualifikation vorzustehen. Wir sind ja dabei, zu sagen, wovor man auf der Hut sein soll. Und er sagte, hüte dich vor dem Präsidieren, bevor du dafür qualifiziert bist. Präsidieren einfach bedeutet in diesem Fall, auf Arabisch Tasaddur, dass du einfach dich hinstellst, symbolisch oder hinsetzt vor anderen Leuten und ihnen sozusagen dadurch sagst, ich bin dafür geeignet, euch das Thema so und so beizubringen, zu lehren. Das ist mit Präsidieren gemeint, wie ein Präsident, der eben andere anführt. Hüte dich vor dem Präsidieren, bevor du, kannst auch sagen, hüte dich vor dem Unterrichten, vor dem Lehren, bevor du dafür qualifiziert bist, denn dies ist etwas Tadenswertes, denn dies ist etwas Tadenswertes im Wissen und im Handeln. Woher weiß man, dass man für eine Sache qualifiziert ist? Das ist natürlich ein Thema für sich, aber wir können allgemein sagen, zumindest sollte dein Lehrer, der dich in diesem Fach unterrichtet hat, zumindest sollte er für dich, auf Deutsch sagt man, die Hand ins Feuer legen können. Zumindest, was meint man damit? Das heißt, zumindest sollte er für dich bezeugen können. Zumindest sollte er sagen können, jawohl, du hast dieses Thema so und so verstanden. Und du hast es nicht nur verstanden, sondern du bist auch fähig dazu, es anderen Menschen weiterzugeben. Und du bist auch fähig, wenn andere Leute dich darüber fragen, auch darauf zu reagieren, auch darauf zu antworten. Und wenn das dir ein Lehrer gesagt hat, dann bist du schon mal auf einem guten Weg. Und wenn das dann noch 1, 2 oder 3 weitere der gleichen Wissenschaft tun, umso besser natürlich. Aber wenn niemand sozusagen dich von deinen Lehrern motiviert, das, was du gelernt hast, auch zu unterrichten und weiterzugeben, dann ist natürlich, ich meine, das macht man ja auch in Dunya-Fächern ja genauso. Also die Menschen werden ausgewählt bei Bewerbungsgesprächen entsprechend ihren Zeugnissen, und Zeugnissen doch nichts anderes als das Zeugnis der Lehrer, das sie bezeugen, der hat dieses Fach verstanden und er kann auch auf diesem Gebiet arbeiten und kann auch in diesem Gebiet erfolgreich sein und auch etwas zur Wirtschaft beitragen. Und in der Wissenschaft der Religion ist es nicht viel anders. Und deswegen sei man davor gewarnt, anderen Leuten vorzustehen, anderen Leuten, weil wenn man nämlich das einmal macht und es zu früh gemacht hat, dann hat man für immer oder für sehr lange Zeit mindestens den Ruf, dass man eigentlich gar nicht so qualifiziert ist, und einen schlechten Ruf wieder zu korrigieren, ist etwas fast Unmögliches. Und deswegen wird gesagt, wer verfrüht präsidiert, der konfrontiert sich mit seiner eigenen Schande. 57. Mit dem Wissen prahlen. Hüte dich vor solchem Wissen, mit dem sich die Nichtshabenden gegenseitig unterhalten. Hüte dich vor solchem Wissen, mit dem sich die Nichtshabenden gegenseitig unterhalten. Wie kann das sein? Sie lernen ein oder zwei Fragen, und wenn einer von ihnen in einer Sitzung ist, in der jemand darauf hinweist, zitiert er seine Untersuchung der beiden, um sein Wissen zu zeigen. Wie schändlich ist dies? Zumindest erkennen die Leute damit die Wahrheit über ihn. Das ist auch ein bekanntes Phänomen unter den Menschen allgemein. Also wie gesagt, was der Autor hier anspricht, gilt nicht nur für die islamischen Wissenschaften, gilt auch für so ziemlich andere Wissenschaften auch. Aber uns interessiert es besonders bei der Religion, weil wir da über Allah subhanahu wa ta'ala letztendlich sprechen. Und da geht es einfach darum, vielleicht habt ihr die Situation auch schon einmal erlebt, in der man in einer Sitzung ist, sei es unter der Familie oder sei es unter Freunden, und man unterhält sich über ein Thema, und eine Person hat sich zum Beispiel in einem Thema, wenn es eben nichts Religiöses war, dann war es eben die Medizin oder die Astronomie oder irgendetwas, etwas eingelesen und hat da sich was zusammengelesen und zeigt jetzt, dass er sich in diesem Thema besonders gut auskennt. Und bei der Religion genauso, wenn man sich in Sitzungen befindet und dann kommt es zu einem bestimmten Thema, da hat diese Person halt, wenn es um ein neuzeitiges Ereignis geht, sich eben durch die Fatawa durchgelesen und eine Meinung gebildet und die einzelnen Beweise dazu auswendig gelernt vielleicht. Und jetzt fängt er an zu präsidieren oder fängt an, besser gesagt, sich über dieses Thema auszulassen und erweckt dadurch Eindruck, als wäre er der, auf Arabisch sagt man der Muthaqqaf, auf Deutsch würde man sagen der Gebildete, ja, weil er sich in allen Bereichen irgendwie immer dazu äußern kann. Und bei den Leuten, die sich wirklich auskennen über die einzelnen Themen oder eben Basiswissen haben, auch wenn sie sich in diesem speziellen Wissen nicht auskennen, aber sie merken sofort, dass hinter der Person eigentlich nichts steckt. Und wenn es noch schlimmer ist, dann ist sogar eine schlechte Absicht dahinter. Und die Frage ist, was will man eigentlich dadurch erreichen? Weil wenn man selbst nicht bekannt dafür ist, dass man eine Quelle ist für Fatawa und für das Unterrichten der Religion, dann was will man denn dadurch erreichen, dass man anderen Menschen in der Religion belehrt, obwohl man gar nicht dafür qualifiziert ist? Man kann es nicht anders interpretieren als eine schlechte Absicht oder eben ein Mangel an Verstand, weil das Ergebnis davon ist sicherlich nicht lobenswert und eher tadelnswert. Insofern, das, was du gelernt hast, soll für dich ein Mittel sein, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen, und nicht ein Mittel sein, um dich über andere Menschen zu stellen. 58. Das Blatt mit Tinte vollschreiben. Ebenso wie vor dem unkreativen Schreiben gewarnt wird, was zu den 8 Zielen des Verfassens gehört und was zum sogenannten Tahbir al-Karad, dem Vollschreiben des Blattes mit Tinte, führt, ist Vorsicht geboten vor dem Verfassen von Schriften, bevor die dazu nötigen Werkzeuge vollständig sind, du vollkommen dazu befähigt bist und dein Studium bei deinen Scheichs die Reife erreicht hat. Denn dadurch wirst du bloßgestellt und geschmäht werden. Ich denke, die Botschaft ist klar, dass man nicht anfängt, Bücher zu verfassen oder Artikel zu schreiben, bevor man die nötige Reife dazu erreicht hat. Und in kleinerem Maße, in der heutigen Zeit, werden ja auch viele elektronische Medien verwendet, und man darf nicht meinen, dass es einfacher ist, religiös gesehen über Allah subhanahu wa ta'ala zu reden, wenn man etwas postet in der heutigen Zeit oder eine E-Mail schreibt oder etwas kommentiert oder einen Artikel verfasst oder wie auch immer das man in der heutigen Zeit macht. Und diese Methoden sind natürlich vereinfacht in der Hinsicht, dass man viel schneller das, was man sagt, zu Papier in Anführungsstrichen bringen kann und die Menschen darüber Bescheid wissen. Damals das Schreiben auf Blättern war schon erschwert. Wenn noch hinzukommt das Vervielfältigen und auch noch, dass diese Menschen das kaufen und lesen, das sind alles verschiedene Hürden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Unwissender alles durchmacht, ist immer gering, ja, weil da sind viele Filter dazwischen. Also frag dich mal, welcher Verlag wird dich denn als Autor akzeptieren, wenn er dich überhaupt gar nicht kennt? Ja, und welche Leute werden deine Bücher kaufen und ihr Geld, für das sie gearbeitet haben, hergeben, damit sie das Buch lesen eines Menschen, den sie nicht kennen und so weiter. Aber ein Klick heutzutage auf irgendeinen Link und schon sieht man, was du geschrieben hast. Das ist viel einfacher. Und deswegen diese Hürden machen es einem leichter, über Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu sagen, was nicht der Wahrheit entspricht. Und die Gefahr ist im Jenseits und Diesseits deutlich, aber da hinzu kommt auch noch, dass du deinen eigenen Ruf gefährdest, denn wir möchten uns ja gegenseitig warnen, weil wir haben ja vor, in unserem Studium, in unserem Islamstudium, und wir unterhalten uns ja hier über das Benehmen eines Schülers, weil wir auf dieses Benehmen inshallah ta'ala die islamischen Wissenschaften aufbauen möchten. Wir haben ja durch dieses Studium vor, irgendwann mal für die Menschen nützlich zu werden und den Menschen auch etwas beibringen zu können auf Basis dieses Benehmens. Und wenn wir es am Anfang schon eben verspielen, dann, wie gesagt, ein verspielter Ruf oder ein schlechter Ruf, ihn wieder herzustellen, ist sehr, sehr schwierig. Das gilt, wie gesagt, für islamische Wissenschaften, aber auch natürlich für Dunya-Wissenschaften. Wenn ein Arzt mal einen schlechten Ruf hat, dann wird es sehr schwierig sein, den wieder zu korrigieren oder was auch immer. Umgekehrt, was jedoch das Verfassen von nützlichen Werken angeht, und zwar von einem, der dazu befähigt ist, alle nötigen Mittel dazu vervollständigt, die eigenen Kenntnisse vervielfacht, intensiv darüber geforscht, es gelernt und darüber gelesen, dessen Ausführungen durchgelesen und dessen Zusammenfassungen auswendig gelernt und sich die damit zusammenhängenden Fragestellungen eingeprägt hat, so gehört das Verfassen zum Besten, womit sich die Edelsten unter den Vorzüglichen beschäftigen. Wer also die Voraussetzungen fürs Schreiben erfüllt hat, natürlich immer die Voraussetzungen sind immer entsprechend dem, was er vorhat zu machen, vorzuschreiben. Wer sie erfüllt hat, dann ist dieses Schreiben und etwas Vorzügliches. Und das ist übrigens keine Selbstverständlichkeit unter den Gelehrten, sondern das ist eine Ansicht, die der Autor Sheikh Bakr hier vertritt. Denn andere Gelehrte sind der Meinung, dass man auch trotz seines Wissens gar keine Bücher verfassen soll. Und sie sagen, es gibt schon genug in den Büchern der früheren Gelehrten. Sie sagen, was will ein Gelehrter heute aufschreiben, was andere vorher nicht schon geschrieben haben, und sie werfen einem darunter schlechte Absicht sogar vor. Aber wir gehen davon aus, dass diese Ansicht der Autor hier vertritt, die richtigere ist, aber die andere Ansicht ist bei den meisten Menschen praktisch gesehen von viel größerem Vorteil. Der Autor sagt, vergiss nicht die Worte von Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah. Wer ein Buch verfasst, der hat seinen Verstand auf einen Präsentierteller gelegt, den er den Leuten zeigt. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Wer ein Buch verfasst, der hat seinen Verstand auf einen Präsentierteller gelegt, den er den Leuten zeigt. Wenn du zum Beispiel eine Untersuchung schreibst über irgendein Thema im Islam, du sagst zum Beispiel das islamische Urteil über 1, 2, 3, dann jeder, der das liest, schaut praktisch in deinen Verstand rein und sieht, was dein Verstand zu leisten vermag. Und das ist das Ergebnis. Und du kannst davon ausgehen, dass jeder Verstand das aufschreibt, was er auch leisten kann. Das heißt also, kein Mensch wird weniger Sinnvolles aufschreiben, als er zu leisten vermag. Und dementsprechend, wenn es das Ergebnis nichts Besonderes ist, dann hast du praktisch dich selbst erniedrigt. Das ist, was man damit sagen möchte. Und deswegen, man verzeiht vieles von dem, was man in einem mündlichen Vortrag sagt. Das, was jetzt ich in einem mündlichen Vortrag sage, da ist mir erlaubt, dass ich mich verspreche. Da ist mir erlaubt, dass ich zweideutige Aussagen mache und ich kann mich rausreden und sagen, ich meinte aber dies und das. Da ist mir erlaubt, dass ich etwas vergessen habe zu erwähnen und so weiter und so fort. Aber wenn ich etwas Schriftliches schreibe, habe ich diese Ausreden alle nicht mehr. Ich kann immer das Buch einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal lesen und mich immer in die verschiedenen Personen versetzen, die dieses Buch lesen werden. Und ich kann mich nicht rausreden und sagen, ich hätte noch das und das, ich habe vergessen, das zu erwähnen. Oder ich meinte mit der Aussage das und das und das. Dann wird man mir immer vorwerfen, dann hättest du es auch schreiben müssen, dann hättest du es auch erwähnen müssen. Und dass du es vergessen hast, ist dein Problem. Hättest du eben nicht so schnell das zum Buch, zum Drucken rausgeschickt und so weiter und so fort. Ja? Und deswegen ist das Verfassen, das Aufschreiben immer etwas viel Brisanteres, als etwas Mündliches zu erzählen. Und ich denke, das ist eine Sache, die sich von selbst versteht. Umso mehr sei man gewarnt. Also wenn man anfängt, Menschen etwas mündlich zu erzählen, ist eine Sache, aber wenn man anfängt, etwas aufzuschreiben, dann ist es noch mehr, sollte man noch mehr Hürden erstmal überwinden. 59. Deine Einstellung zu den Irrtümern deiner Vorgänger. Also wer bist du jetzt? Naja, du bist jetzt derjenige, der sich als Talib Ilm oder als Gelehrter ausgibt. Und du liest jetzt ein Buch und dieser Autor dieses Buches, der ist jetzt schon seit Hunderten von Jahren verstorben oder mehr oder weniger. Und das ist dein Vorgänger. Und du liest jetzt ein Buch über ihn oder von ihm, Entschuldigung, und findest darin Irrtümer. Und wie gehst du mit diesen Irrtümern um? Wenn du einen Irrtum eines Gelehrten findest, so freue dich nicht darüber, um ihn herabzusetzen, sondern freue dich nur darüber, dass du ein Thema korrigieren kannst, denn der Gerechte weiß genau, dass es keinen Imam gibt, dem keine Fehler und Irrtümer unterlaufen. Besonders jene, die viel verfasst haben. Also auch unter den größten Autoren der islamischen Religion findest du manchmal Aussagen oder Zitate, wo du sagst, wie konnte er das so etwas schreiben oder wie konnte er so eine Meinung vertreten oder wie konnte er zu solch einem Ergebnis kommen oder wie konnte er sich auf so etwas berufen und so weiter und so fort. Ja, aber du musst wissen, dass es eben nur einen allmächtigen Gott gibt, der keine Fehler macht. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, dass diese Person, die du in deinem Kopf hast, der Imam so und so, der Gelehrte so und so, der Großmufti so und so, diese Menschen, sie sind auch verschiedene Phasen in ihrem Leben durchgegangen. So ist das, was sie in der ersten Phase ihres Lebens geschrieben haben, nicht dasselbe wie das, was sie am Ende ihres Lebens verfasst haben. Und es gibt auch übrigens auch Gelehrte, die Werke verfasst haben und die der Tod ereilt hat, noch bevor sie es geschafft haben, ihre Werke zu korrigieren. Ja? Denn damals gab es ja nicht jetzt, also bei zumindest den meisten islamischen Autoren gab es ja keine Druckereien, die erst das veröffentlicht haben, wenn sie es ihnen geschickt haben, sondern das meiste war handschriftlich. Und wenn jemand eben verstorben ist, dann hat man eben das verwendet, was man bei ihm in seinem Erbe gefunden hat. Und das ist übrigens auch ein klassisches Beispiel, wenn man das nachsagt, weil er dafür auch kritisiert worden ist, ist Al-Imam Al-Hakim Al-Naysaburi, rahimahullah ta'ala, der bekannt ist für dieses bekannte Werk Al-Mustadrak ala Sahihain. Das ist ein Werk, in dem er Hadithe überliefert und es zur Bedingung gemacht hat, dass die Hadithe, die darin vorkommen, die Voraussetzungen von entweder Bukhari oder Muslim oder beide erfüllen. Und das ist aber in der Realität sehr oft nicht der Fall. Sogar, also dass dort unauthentische Hadithe auch vorkommen. Und deswegen ist die Frage, wie konnte ihm das sozusagen passieren? Und eine der Aussagen oder eine der Begründungen ist, dass die Gelehrten erwähnt haben, sie haben gesagt, er hat das Buch niemals korrigieren können, weil er vorher verstorben ist, rahimahullah ta'ala. Insofern ist jetzt die Frage, ist die Kritik ihm gegenüber berechtigt oder nicht, eine andere Sache. Aber die Frage ist, wie geht man mit diesem Thema um? Und wenn man eben ein Irrtum findet bei jemandem, findest bei deinem Lehrer ein Irrtum oder bei dem Imam von früher, dann nimmst du das zum Anlass. Wenn es ein wirklicher Irrtum ist, das ist natürlich eine Sache, die hat der Autor hier jetzt nicht erwähnt, denn der Irrtum ist ja auch manchmal nur ein Scheinirrtum. Ja? Nicht jeder Fehler, den du als Fehler erkennst, ist auch wirklich ein Fehler. Manchmal ist auch nur, liegt es im Auge des Betrachters. Dann sagt der Autor, rahimahullah, wer damit Zwietracht sät und sich über das Herabsetzen freut, ist nur ein Besserwisser, der einen Schnupfen kurieren wollte und stattdessen Lepra verursacht hat. Es gibt tatsächlich solche Menschen, die das machen. Also sie finden Fehler und sie nehmen diese Fehler zum Anlass, zu zeigen, dass dieser Mensch quasi disqualifiziert ist für die Wissenschaft, über die er sich ausgelassen hat. Und sie haben nicht das geistige Vermögen, einem Fehler die richtige Gewichtung beizumessen. Ja, also nicht jeder Fehler ist gleich wert wie ein anderer Fehler. Und auch es steht ein Fehler auch immer bei einem Menschen im Verhältnis zu dem, was er für den Islam und für die Wissenschaft, in der er schreibt, auch geleistet hat. Und manchmal ist das eben wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, wie man auf Deutsch sagen würde, oder vielleicht wie ein Tropfen Tinte im Meer. Also, und trotzdem nimmt man das zum Anlass, um jemanden sozusagen herabzusetzen. Und Gott bewahre, das Ergebnis ist nicht nur Nummer eins, dass man über jemanden, der vielleicht schon längst in den Flüssen des Paradieses umherschwimmt, sich über ihn ablässt. Und Nummer zwei, dadurch sozusagen Sayyiat einkassiert. Sondern auch was sehr gefährlich ist, ist, dass man andere Menschen dann davon abhält, dass sie von dem Wissen dieses Menschen profitieren. Und außerdem fragt man sich, du kannst ja lange suchen, bis du mal jemanden findest, der gar keine Fehler macht. Der Autor sagt, rahimahullah, ja, auf unterlaufende Fehler oder Irrtümer sollte ein Imam hingewiesen werden, der vom Meer des eigenen Wissens und der eigenen Vorzüge überschwemmt ist. Aber errege keinen Aufruhr gegen ihn, indem du ihn erniedrigst und herabsetzt, denn dadurch lässt sich seinesgleichen verführen. 60. Die Abwehr von Scheinargumenten, auf Arabisch sogenannte Shubuhat. Ja, Shubuhat, was versteht man darunter? Man versteht darunter meistens Argumente, Aussagen, die jemand trifft oder jemand zu Papier bringt und die einen vom rechten Weg in einer Angelegenheit oder in mehreren Angelegenheiten abbringen können. Also, nachdem der Mensch gemäß seiner Fitra geboren ist und an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und in diesem Leben auch stets immer nur die gute Erfahrung mit seinem Schöpfer subhanahu wa ta'ala gemacht hat, kommt jetzt zum Beispiel ein Atheist und bringt einem ein Scheinargument, was ihn an seinem Glauben an Allah azza wa jal anfängt zweifeln zu lassen, ja, oder ihn durcheinander macht. Und diese Angelegenheit, die hätte er sich sparen können, wenn er sich gar nicht erst darauf hätte eingehen lassen. Nur der Mensch leider was heißt leider, es gehört zur Natur des Menschen, dass er neugierig ist, aber diese Neugier ist ja auch eine gute Angelegenheit, nur wenn sie eben kontrolliert wird. Und Neugier sollte eben, wenn jemand neugierig ist in Bezug auf nützliches Wissen, ja, wodurch er Hasanat bekommen kann, neugierig ist in Bezug auf Allahs Namen und Allahs Eigenschaften und neugierig in Bezug auf den Koran, auf die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist ja eine wunderbare Angelegenheit. Neugierig ist in Bezug auf Weltliches im Sinne von, er strebt immer nach mehr Wissen, er ist erfinderisch und möchte erfinden. Ja, in diesem Sinne, Neugier ist, das heißt vielleicht sogar überlebenswichtig. Ein Kind ist neugierig und deswegen lernt es auch immer mehr und erforscht auch vieles. Aber wenn die Neugier dazu führt, dass man seine Ohren öffnet für etwas, was man sich hätte ersparen können an Scheinargumenten, dann ist das natürlich, geht das in die falsche Richtung. Und so merken wir, dass der Mensch in sich, sage ich mal, gemäß seiner natürlichen Veranlagung, seiner Fitra, hat er Sachen verankert in sich, Begierden, vielleicht nennt man das, Neigungen verankert in sich, die er dringend braucht zum Überleben, aber er kann sie eben falsch steuern. Ja, ganz einfach zum Beispiel zu essen zu wollen, zu trinken zu wollen und die Neugier, die wir gerade erwähnt haben, aber das muss eben korrigiert bzw. gelenkt werden in die richtige Richtung. Deswegen 60. Punkt ist hier die Abwehr von Scheinargumenten. Der Autor sagt, rahimahullah, lass dein Herz nicht wie ein Schwamm sein. Welche Eigenschaft hat ein Schwamm? Naja, ein Schwamm macht keinen Unterschied, ob es hier eine saubere Flüssigkeit ist oder eine verschmutzte Flüssigkeit ist. Es saugt einfach alles auf, was ihm in den Weg kommt. Lass dein Herz nicht wie ein Schwamm sein, der alles aufnimmt, was zu ihm gelangt. So vermeide es, Scheinargumente zu forcieren und halte deren Zitieren fern von dir und anderen, denn die Scheinargumente entführen und die Herzen sind schwach. Die meisten derjenigen, die sie verbreiten, sind Brennholzträger, Mubtadi', so hüte dich vor ihnen. Insofern sollte der Muslim die Neugier ihn nicht so weit lenken, dass er, Gott bewahre, Schubuhat zulässt auf sein Herz. Und gerade in der heutigen Zeit braucht man nicht mehr Bücher aufzuschlagen, um nach diesen Schubuhat zu suchen und besser gesagt sogar Bücher zu kaufen, sondern heutzutage kann man sich die Bücher einfach aus dem Internet runterladen oder man hört sie sich einfach im Internet an oder man schaut sie sich in Videos an. Und diese Angelegenheit hat also den Zugang zu Schubuhat erleichtert, genauso wie es auch, Gott sei Dank, den Zugang zu nützlichem Wissen erleichtert hat. Aber dieses Werkzeug halt ist ein Werkzeug, das man unbedingt lernen sollte zu bedienen. Und wie lernt man es zu bedienen? Durch die Taqwa von Allah subhanahu wa ta'ala, indem man sich ermahnen lässt. Denn der Mensch, der so einen Unterricht, wie wir jetzt gerade halten, sich anhört, wir gehen davon aus, dass er sein Herz jetzt gerade geöffnet hat, damit man ihm sagt, was er tun soll und was er nicht tun soll. Denn das sind die Ratschläge eines Menschen, der bereits verstorben ist, rahimahullah ta'ala, und der dir sagt, so machst du es und so machst du es lieber nicht. Und dann wirst du inshallah ta'ala auch zu deinem Ziel kommen. Denn dieser Mann hat Sachen erreicht, die viele Menschen nicht erreicht haben. Und sagt dir praktisch seine Erfahrung zusammengefasst in diesen 7 Kapiteln. 61. Hüte dich vor der Umgangssprache. Halte dich von der Umgangssprache im Mündlichen und Schriftlichen fern. Unter der Umgangssprache verstehen wir eine Form der Kommunikation, die Ausgangssprache, von der wir normalerweise ausgehen, ist immer die Hochsprache einer jeglichen Sprache. Er meint hier natürlich in der ersten Linie die arabische Sprache, wenn es um die Religion geht, aber auch für den Talib Ilm. Ich meine, die Propheten haben ja mit ihren Völkern die Sprache gesprochen, in der die Leute gesprochen haben. Das war ja nicht nur Arabisch. Die Propheten waren ja nicht nur unter den Arabern entsandt. Ja? Das heißt, die Sprache, mit der man sich unterhält, spricht für oder gegen die Bildung eines Menschen. Und das ist eine deutliche Angelegenheit. Und deswegen, wenn jemand, das ist auch bekannt, auch im deutschsprachigen Raum, wenn jemand in der Öffentlichkeit einen, sag ich mal, einen, nicht nur eine Umgangssprache, sondern sogar einen Dialekt auch noch spricht, dann ist das auffällig und wird auch nicht akzeptiert. Zu Recht oder zu Unrecht ist, sei mal dahingestellt, es gibt immer Dialekte überall, auch im Arabischen gibt es Dialekte und auch damals gab es Dialekte, aber es wird teilweise überliefert, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auch die Menschen in ihrer Sprache angesprochen hat, also in ihrem Arabisch angesprochen hat. Und was dafür spricht, ist ja sogar der Koran al-Karim selbst. Der Koran al-Karim selbst ist ja nicht nur in einem arabischen Dialekt herabgesandt worden, sondern in verschiedenen arabischen Dialekten herabgesandt worden. Und deswegen dürfen wir jetzt eine Sache nicht miteinander verwechseln. Wenn wir von Dialekten der arabischen Sprache damals sprechen, dann meinen wir damit Hochsprachen. Ja? Heute stellt man sich meistens nur eine Hochsprache vor. Und wenn es mehrere gibt, dann sagt man, das ist die erste Amtssprache, die zweite Amtssprache und so, ja. Aber damals im arabischen Raum gab es verschiedene arabische Dialekte, die alle als Hocharabisch galten und immer noch bis heute gelten, also die von damals. Und wenn wir heutzutage von einer Hochsprache sprechen, dann meinen wir diejenige Sprache, die die verschiedenen Dialekten alle verstehen, die verschiedenen Dialekte alle irgendwo gemeinsam haben. Gemeint ist, dass die verschiedenen Menschen diese Sprache alle verstehen. Das heißt nicht, dass sie sich sprechen können. Nicht jeder, der Dialekt spricht, kann auch die Hochsprache sprechen, aber verstehen können sie es auf jeden Fall. Deswegen ist es die gemeinsame Hochsprache. Aber wenn sie die Hochsprache nicht verstehen können, dann wäre es wohl kein Dialekt dieser Hochsprache. Wichtig ist für uns, dass das hier nicht nur gilt für die arabische Sprache, sondern auch für die deutsche Sprache. Und deswegen, wenn man im Deutschen redet, einen islamischen Vortrag hält, dann sollte man auf das Niveau der Sprache dringend achten. Natürlich ist ein Unterschied, ob ich einen islamisch-wissenschaftlichen Vortrag halte und Menschen unterrichte oder ob ich vielleicht einen Vortrag halte mit warnendem Charakter. Aber beides kann trotzdem mit der Hochsprache funktionieren. Und die Umgangssprache, das ist jetzt kein Dialekt, sondern die Umgangssprache, das ist eine Art der Sprache, die ähnlich ist mit der Straßensprache, bei der man nicht darauf achtet, immer die Grammatik einzuhalten, nicht darauf achtet, die stilvollen Ausdrücke zu verwenden und so weiter und so fort. Aber es gehört zur Bildung eines Talib Ilm, dass er auch die Sprache kennt. Denn die Sprache ist ja ein Mittel zum Unterrichten der Religion. Ohne Sprache funktioniert es ja gar nicht. Und noch schlimmer ist es natürlich, wenn man in der Umgangssprache etwas aufschreiben würde, was heutzutage natürlich sehr, sehr verbreitet ist, weil man miteinander kommuniziert und man kommuniziert in kurzen Nachrichten und da achtet man weder auf Zeichensetzung noch auf Groß- und Kleinschreibung und solche Angelegenheiten. Aber wie gesagt, diese Angelegenheiten sprechen für oder gegen die Bildung eines Menschen. Und zur Bildung eines Talib Ilm gehört nicht nur, dass er jetzt weiß, was die Sachen sind, die den Wudu ungültig machen oder so, sondern dass er auch die Sprache beherrscht. Und dass er allgemein auch Allgemeinwissen hat über andere Sachen und nicht, dass es sich ausgibt, als würde er hinter dem Mund leben. Deswegen sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, halte dich von der Umgangssprache im mündlichen und schriftlichen fern, denn nicht umgangssprachlich zu sein, bedeutet Erhabenheit. guten Geschmack und Erkenntnis von angenehmen Inhalt durch die richtige Form. Umar ibn Khattab, über ihn wird überliefert, dass er gesagt hat, radiallahu ta'ala anhu, auf Arabisch, wie gesagt, es wird überliefert über ihn, ob das jetzt authentisch ist oder nicht, es ist nicht so relevant in diesem Zusammenhang. Ta'allamu al-Arabiyya fa'innaha tazidu fil muru'a. Das heißt auf Deutsch übersetzt, lernt Arabisch, denn dies steigert die Edelheit. Und das ist wahr, die Aussage ist natürlich wahr. Warum? Weil die Sprache der Religion in erster Linie ist nun mal Arabisch. Und auch wenn wir alles inshallah ta'ala in anderen Sprachen ausdrücken können, weil der Islam ja, wir wissen, nicht nur eine Sprache für die Araber ist, eine Religion für die Araber ist, aber es besteht kein Zweifel darunter, dass auch in den Wissenschaften, also wenn heutzutage in der Wissenschaft zum Beispiel auf Englisch geschrieben wird, sogenannte Papers veröffentlicht werden, weil wenn du es nicht auf Englisch schreiben würdest, dann würde es einfach keiner lesen, würde sich dafür keiner interessieren. So war es eben früher nicht so. Eine Zeit lang war das Ganze auf Lateinisch und eine Zeit lang war es eben auch auf Arabisch. Ich meine damit die weltlichen Wissenschaften. Aber die religiösen Wissenschaften, die islamisch-religiösen Wissenschaften, bis zum heutigen Zeitpunkt, wenn die nicht auf Arabisch verfasst werden, also eine Doktorarbeit über eine islamische Wissenschaft, über irgendein islamisches Thema, das nicht auf Arabisch verfasst wird, das wird überhaupt keine Anerkennung finden. Ja, dass selbst wenn das auf der bekanntesten westlichen Universität absolviert worden ist. Das wird in der Welt der Gelehrten der islamischen Religion keine Anerkennung finden. Warum? Weil die Sprache, die dort gesprochen wird, eben die arabische Sprache ist. Und deswegen verfassen diese Menschen dann ihre Werke dann auch auf Arabisch. Oder sie fassen es dann in ihrer Sprache und lassen es dann übersetzen in die arabische Sprache. Und natürlich ist ganz klar, dass dieses Zitat den einen oder anderen anspornen, die arabische Sprache zu lernen. Denn zumindest ähnelst du dadurch deinem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Der Autor sagt, und von einer Gruppe der Vorfahren wird überliefert, dass sie ihre Kinder sogar für die Umgangssprache schlugen. Al-Khatib al-Baghdadi berichtet von Ar-Rahbi, dass er sagte, das sind jetzt ein paar so wie Anekdoten, ich hörte einen unserer Gefährten sagen, wenn jemand fehlerhaftes Arabisch schreibt, dann zitiert ein anderer ihn falsch und so ist der Text schließlich persisch geworden. Al-Mubarrid hat folgendes gedichtet, das ist wieder ein Gedicht, jetzt müssen wir versuchen, das ins Deutsche irgendwie zu übertragen. Die Grammatik ebnet die fehlerhaft sprechenden Zungen. Die Grammatik ebnet die fehlerhaft sprechenden Zungen. Und schätze den Menschen, wenn er nicht fehlerhaft spricht. Also das kann man ihm wirklich so wortwörtlich abnehmen. Denn jemand, der auf Arabisch oder auch auf Deutsch eine Rede halten kann, aus dem Stegreif oder auch vorbereitet, ohne dabei grammatikalische Fehler zu machen, in jeder Sprache, ja, das zeugt zweifellos für seine Bildung und für seine Redegewandtheit. Und das ist etwas, wofür man also beneidet werden kann. Wenn du also die erhabenste Wissenschaft möchtest, so ist die erhabenste von ihnen jene, die die Zungen begradigt. Also, welche ist die Wissenschaft, die er dadurch natürlich preist? Die Wissenschaft der Grammatik. Das ist jetzt, darüber kann man jetzt reden aber, oder diskutieren, aber die Frage ist, stell dir mal vor, du bist der Gelehrte aller Gelehrten in der Wissenschaft des Fiqh. Ja? Aber wenn du redest, sprichst du Umgangssprache. Dann wird dich kein Mensch ernst nehmen. Und deswegen, weil eben dieses Mittel, das du verwendest, nicht den Ansprüchen gerecht wird. Und deswegen darf man das nicht unterschätzen. Das heißt nicht, dass jeder von uns ein Schiller sein muss, wenn er Deutsch spricht, aber es ist nur ein Unterschied, ob man eben darauf achtet, was man sagt und ob man sich auch bildet und ob man auch mal einen Thesaurus aufschlägt, um zu gucken, was für andere Wörter man finden kann für das, was man ausdrücken möchte. Oder ob man immer wieder die gleichen Worte wiederholt und ob man immer wieder die gleichen Fehler macht und auch beim Schreiben immer wieder die gleichen Sachen. Also, und es gibt ja auch Fehler, die gerade im Deutschen, wenn wir jetzt im Deutschen mal Beispiele nennen dürfen, es gibt ja manche, die immer noch Fehler machen dabei, dass sie Adjektive groß schreiben oder Substantive klein schreiben oder nicht wissen, wann man welches Wort zusammenschreibt und nicht wissen, wo man Kommas setzt oder Kommata besser gesagt setzt und so weiter und so fort. Das heißt, es sind so Standardsachen, die haben ja nichts zu tun damit, dass man jetzt ein Buch verfassen möchte und wie gesagt Schiller oder Goethe spielen möchte. Der Autor sagt, also kümmere dich nicht um die Worte von Al-Qasim ibn Mukhaymira. Und was hat der Mann gemacht und gesagt? Wann er gelebt hat, ist uns völlig egal. Er sagte, rahimahullah, der Anfang des Grammatiklernens ist Anstrengung und dessen Ende ist Unrecht. Ja, also der hat es überhaupt nicht abhaben können, diese Wissenschaft. Und es gibt auch Menschen, bei denen geht es einfach nicht in den Kopf rein, aber das ist ja kein Grund dafür, dass man die Wissenschaft niedermacht. Ja. Es gibt ja das ABC-Wissen, das man haben sollte. Es ist ja nicht von mir verlangt, nicht jeder von uns muss unbedingt in der Mathematik, sage ich mal, Matrizen berechnen und lösen können und solche Sachen. Aber es gibt eben das kleine 1x1 und es gibt eben Punkt-vor-Strich-Regeln und so Kleinigkeiten, die muss man eben schon wissen. Und kümmere dich auch nicht um die Worte von Bishr al-Hafi, rahimahullah, als zu ihm gesagt wurde, lerne die Grammatik. So sagte er, übrigens auch für diejenigen Geschwister, die Arabisch lernen wollen, auf welcher Basis, stell dir mal die Frage, für die, die es noch nicht gemacht haben, ja, wenn du eines Tages Arabisch lernen möchtest, auf welcher Basis soll denn dein Arabischlehrer dir die arabische Grammatik beibringen? Ja, wenn du nicht weißt, was ein Artikel ist, wenn du nicht weißt, was ein Nomen ist, wenn du nicht weißt, was ein Verb ist, wenn du nicht weißt, was der Unterschied ist zwischen, wie soll ich sagen, Akkusativ, Objekt und Dativ, Objekt und weiß nicht was. Das heißt, wenn er, mit welcher Sprache soll er mit dir reden? Du bist ja kein Kind, dem er alles 50 Mal oder 100 Mal vorsagt und dann sprichst du irgendwann mal nach. Ja? So viel Zeit haben Eltern für dich, aber keine Lehrer. Insofern ist die Grammatik, die du im Deutschen sogar lernst, und wir reden ja hier jetzt mit Leuten, die eben Deutsch sprechen, sogar diese Grammatik wird dir helfen, sogar Arabisch zu lernen. So unglaublich ist das. Als man zu Bishr al-Hafi sagte, lerne Grammatik, da sagte er, ich werde mich irren. Also ich werde zu viele Fehler machen, ich will das gar nicht erst lernen. Da sagte der andere zu ihm, sag, das ist jetzt ein so ein typischer Satz aus der arabischen Grammatik. Also der arabischen Grammatik, wer das lernt, der wird merken, es hat sich eingebürgert, da immer zwei Namen zu nennen. Einer ist Zaid und der andere ist Amr. Ja, das sind so typische Namen. Warum? Allahu a'lam. Das hat sich so eingebürgert. Man hätte auch Ali und Muhammad nehmen können, aber das sind so die typischsten zwei Namen, die immer verwendet werden, um Sätze zu bilden. Dann sagt der eine sagt zu ihm, spricht den Satz, Zaid hat Amr geschlagen. Zaid hat Amr geschlagen. Auf Arabisch, Baraba Zaidun Amran. Okay? Und ihr wisst ja, dass im Arabischen, man erkennt ja, ob ein Satz, also da sind ja eigentlich nur drei Worte. Ja? Baraba heißt schlagen. Und jetzt kommen zwei Namen, Zaid und Amr. So, wie soll ich jetzt wissen, welches von diesen beiden das Subjekt ist und welches von diesen beiden das Objekt, also das Opfer ist in diesem Fall? Richtig? Das muss ich ja irgendwie erkennen. Und im Arabischen erkennt man das am sogenannten I'rab, ne? An der sogenannten Endung des Wortes. Ich sage nicht Zaid, sondern ich sage Zaidun. Vielleicht habt ihr das gehört. Daraba Zaidun. Ja? Und dann habe ich nicht gesagt Daraba Zaidun Amr, sondern Amran. Aha. Das heißt, irgendwo an der Endung habe ich erkannt, dass das eine ein Subjekt war, Zaid, und das andere war ein Objekt. Ja? Zaid hat Amr geschlagen. Im Deutschen, Zaid hat Amr geschlagen, da ist es wohl durch die Reihenfolge der Worte, geklärt. Aber es gibt auch Fälle, bei denen es nicht klar ist. Und dann muss man es im Deutschen anders ausdrücken, dann ist es vielleicht im Arabischen deutlicher. Wie dem auch sei, er sagte zu ihm, es geht nur, ich habe es nur erklärt, weil dieser Satz jetzt vorkommt und wenn man das so liest, weiß man vielleicht nicht, was damit gemeint ist. Er sagte zu ihm, sag diesen Satz einmal. Er wollte ihm anscheinend in der Grammatik etwas erklären. Zayd hat Amr geschlagen. Da sagte Bishr zu ihm, oh mein Bruder, warum hat er ihn geschlagen? Da antwortete er, oh Abu Nasr, er hat ihn nicht geschlagen, sondern dies sagt man einfach nur so. Da sagte Bishr, diese Grammatik beginnt mit einer Lüge, die brauche ich nicht. Und diese beiden Überlieferungen überliefert der Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala in seinem Buch Iqtida al-Ilm al-Amal, also Wissen erfordert Handeln. Das heißt, wir haben also auch Beispiele von Menschen, die es falsch gemacht haben und davor sei man auch gewarnt. Und diese Personen sind ja auch nicht jetzt dafür bekannt geworden, dass sie eben in der Grammatik besondere Menschen gewesen sind. 62. Geistige Fehlgeburten. Hüte dich vor geistigen Fehlgeburten, indem du Gedanken veröffentlichst, bevor sie reif geworden sind. Ja, nicht jede gute Idee und nicht jede gute Ansicht ist eine Ansicht, die du gleich aller Welt mitteilen solltest. Also wie, noch einmal, wir reden jetzt hier nicht mit Leuten, die von der Religion keine Ahnung haben, sondern wir reden mit Leuten, die jetzt auf dem Weg sind, ihre Religion zu studieren, die schon damit angefangen haben und die auf dem besten Wege sind, inshallah ta'ala eines Tages Gelehrte der islamischen Religion zu sein. Und je mehr man natürlich lernt, und desto eher kommt man auch auf bestimmte Gedanken. Zum Beispiel lässt man sich von irgendetwas Bestimmtem überzeugen, von einer Beweisführung überzeugen, von einer neuen Ansicht überzeugen und so weiter und so fort. Und dann ist man sehr schnell dazu geneigt, das vielleicht aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Und dann zu sagen, ich denke so und so, ich bin der Meinung so und so. Und diese Sachen sind sehr gefährlich, weil es gibt eigentlich keinen Grund, warum man, bevor man etwas veröffentlicht, nicht andere Menschen um Rat fragt. Und wie wir gesagt haben, wenn du jemanden um Rat fragst, wenn du zu jemandem gehst und sagst, was ist deine Meinung über das und das, dann bekommst du quasi innerhalb von wenigen Sekunden das Ergebnis der Erfahrung eines Menschen, die er innerhalb von Jahrzehnten angesammelt hat. Und es gibt mir einen vernünftigen Grund, warum jemand das nicht in Anspruch nehmen sollte. Ja? Und deswegen, daran erkennt man, wie wichtig es ist, die Erfahrung von älteren Leuten zu nehmen, sich zumindest anzuhören, was haben sie zu sagen. Von einer Person, zwei Personen, drei Personen. Einfach fragen, was meinen sie dazu? Und dann kann man immer noch hinterher entscheiden, ob das richtig ist oder falsch ist. Und gerade bei jungen Leuten ist es sehr wichtig, dass sie nicht emotional handeln. Und emotional zu handeln bedeutet einfach ganz konkret, dass man sich nicht Zeit genug lässt, über eine Sache nachzudenken. Und deswegen ist es einfach eine der besten Praktiken, um keine falsche Entscheidung zu treffen, dass man, wenn man etwas entscheiden möchte, sich sagt, ich entscheide das erst übermorgen oder in 3 Tagen oder in 4 Tagen, aber nicht am gleichen Tag. Gemeint sind natürlich Entscheidungen, bei denen man Zeit hat, ja, die nicht sofort entschieden werden müssen und man lässt sich einfach Zeit. Es gibt überhaupt keinen Grund, so schnell auf eine Sache zu reagieren, denn je schneller man auf eine Sache reagiert, für die man sich hätte Zeit lassen können, desto fehlerbehafteter wird sie sein und desto eher wird sie auf reinen Emotionen aufgebaut sein und du selbst wirst dich wundern über deine Entscheidung, wenn du darüber noch einmal 1-2 Tage später nachdenkst. Und also ist es nichts anderes als deine Vernunft, dein Aql. Und deswegen heißt übrigens im Arabischen Aql auch Aql, weil es dich davor abhält, Entscheidungen zu treffen, die du später bereuen wirst. Also ist es nur eine Frage, ob dein Aql vorhanden und natürlich auch stark genug ausgereift ist, sodass dich dein Aql davor abhält, Sachen zu machen, die unvernünftig sind und deren Ergebnis nichts anderes sein wird als Bedauern und Reue. 63. Der vorletzte Punkt für heute, inshallah ta'ala. Neuzeitiges Gedankengut anderer Gemeinschaften. Hüte dich vor dem neuen Gedankengut jüdischer und christlicher Orientalisten, denn sie fügen größeren Schaden zu und sind eine gewaltigere Gefahr als die alten israelitischen Überlieferungen. Denn die Wahrheit derer wurde bereits deutlich, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Haltung dazu erläuterte. Auch die Gelehrten verbreiteten ihre Meinungen dazu. Also, wir haben sogenannte israelitische Überlieferungen. Was meinen wir damit normalerweise in der Religion? Wir meinen damit nicht unbedingt jetzt Überlieferungen der Kinder Israels, sondern wir meinen damit allgemeiner die Überlieferungen, die sich befinden unter der jüdischen und christlichen Gemeinschaft. Konkret aus der Bibel oder was uns überliefert wird in den Hadithen, sowohl über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über sie oder über andere über sie. Und der Prophet alaihi salatu wasalam hat uns ja also klar und deutlich gemacht, dass es einen Unterschied gibt, ob er sallallahu alaihi wasallam uns etwas berichtet über sie, dann ist das natürlich seine Aussage, dann können wir das natürlich akzeptieren und müssen es auch akzeptieren, weil das ist ja seine Überlieferung sallallahu alaihi wasallam. Also Allah azza wa jall hat ihm etwas mitgeteilt über das Volk der Schrift. Das ist praktisch wie ein normaler Hadith für uns. Oder ob eben andere etwas über das Volk der Schrift überliefern. Und wir wissen ja, dass außer die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt es ja keine Gemeinschaft, die Überlieferungen hat, die zurückzuführen sind, mit geschlossenen Überlieferungen zurückzuführen sind, bis auf ihren eigenen Propheten. Das gibt es ja in keiner Gemeinschaft, außer von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sind alle israelitischen Überlieferungen in diesem Sinne unterbrochen, also oder lückenhaft, sagt man auf Arabisch munqati'. Insofern, wie geht man damit um? Naja, wie die Gelehrten gesagt haben, diese Überlieferungen, entweder widersprechen sie unserer Religion, dann verwerfen wir sie. Oder sie stimmen mit unserer Religion überein, dann akzeptieren wir deren Inhalt. Weil wir sowieso akzeptieren, auf unserer Religion schon. Und der dritte Fall ist, dass es weder für noch gegen gibt aus unserer Religion. Das heißt, das, was erzählt wird, kann sein, es stimmt nicht. Wie wenn das Volk der Schrift uns erzählt über irgendeinen Prophetennamen zum Beispiel, der bei uns nicht überliefert worden ist. Dann sagt der Prophet, dass wir das weder glauben sollen, noch leugnen sollen. Denn wenn wir es glauben, dann glauben wir vielleicht etwas, was erlogen ist. Und wenn wir es leugnen, dann leugnen wir vielleicht etwas, das der Wahrheit entspricht. Insofern, es ist eine schöne Möglichkeit, man kann auch sagen, ich weiß nicht. Ja, ich muss nicht immer zu allen Sachen Stellung nehmen. Da sagt der Prophet uns, sallallahu alaihi wasallam, diese Sache ganz klar und deutlich. Ja, was ist deine Meinung zu dem so und so? Was ist deine Meinung zu dem Thema so und so? Allah, ich weiß es nicht. Ja? Ist gar kein Problem, ist eine legitime Antwort und mehr ist von dir auch gar nicht verlangt. Das heißt, diese Art von israelitischen Überlieferungen, das ist, wenn man auf Arabisch sagt, al-Israeliyat, das ist, was man normalerweise meint. Aber der Autor hier spricht von etwas Neuem. Der spricht von etwas Neuem. Er spricht jetzt nicht mehr von dem, was damals über diese religiösen Gemeinschaften oder über nicht-muslimische Gemeinschaften überliefert oder gesagt wird, sondern er redet jetzt von neuzeitlichen Gedanken, Gedankengut, neuzeitigen Geschichten, die geschrieben werden und erzählt werden und so weiter und so fort. Das ist, was er jetzt erzählt. Okay? Er redet nicht mehr von dem, was wir in der Religion normalerweise meinen. Deswegen sagt er, was jedoch die neuen israelitischen Überlieferungen angeht. Das heißt, es heißt zwar israelitisch, aber das ist nicht mehr damit gemeint. Gemeint ist einfach nur jetzt von Andersgläubigen erzählt wird an Gedanken, die eventuell in vollkommenem Widerspruch mit unserer Religion stehen oder eben Scheinargumente Schubuhat beinhalten. Ja? Was jedoch die Neuen angeht, die sich in das islamische Denken im Anschluss an die Zivilisationsrevolution, die weltweite Kommunikation und die Unterdrückung der Ausbreitung des Islams einschlichen, so sind sie ein reines Übel und eine unaufhaltsame Heimsuchung. Manche Muslime übersahen sie und andere tolerierten sie. So hüte dich davor, deren Täuschung zum Opfer zu werden. Möge Allah die Muslime vor ihrer Gefahr schützen. Also in der heutigen Zeit werden zum Beispiel, und das ist, was der Autor unter anderem damit meint, in der heutigen Zeit werden Dinge in Frage gestellt, die seit 1400 Jahren zur Normalität gehörten. Ja? Nehmen wir ein einfaches Beispiel, unter den Muslimen jetzt zum Beispiel, die Kleidung der muslimischen Frau. Die Kleidung der muslimischen Frau. Die Kleidung der muslimischen Frau ist eine fest verankerte Angelegenheit durch alle Texte hindurch und durch alle verschiedenen muslimischen, sunnitischen Rechtsschulen, sogar auch nicht-sunnitischen Rechtsschulen hindurch. Und da gibt es im Prinzip gar keine Diskussion darüber. Ja? Also im Prinzip gibt es, also ich meine, jetzt, in Detailfragen gibt es vielleicht Diskussionen, aber das Prinzip, dass eine muslimische Frau sich bedeckt und ihre Reize nicht zur Schau stellt, ist eine Sache, die noch nie angesprochen worden ist, im Sinne von, dass man sie anzweifelt oder ähnliches. Und das machen auch die Gelehrten bis heute nicht, Gott sei Dank. Aber es geht darum, dass das neuzeitige Gedankengut, das heutzutage auch auf die Muslime übertragen wird und dass dann zum Beispiel Fragen auftauchen, wie zum Beispiel, dass jemand sagt, dass die Texte, die damals offenbart worden sind und die Gelehrten, die sich dazu geäußert haben, das galt für die Zeit damals. Aber heutzutage befinden wir uns in einer anderen Zeit. Und deswegen gelten weder die Texte von damals noch die Aussagen der Gelehrten von damals. Zum Beispiel. Das ist so ein Bid'ah, ein neuzeitiger Gedanke. Das Ergebnis davon ist nichts anderes als die Leugnung der Texte und der Abfall vom Glauben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Denn wir wissen, wenn ein Muslim auch nur einen einzigen Buchstaben aus dem Koran al-Karim leugnet, fällt er vom Glauben ab. Wie ist es dann, wenn er ganze Regelungen, die fest verankert sind, aus dem Koran al-Karim leugnet? Dann kann er sich einer anderen Gemeinschaft anschließen, aber dann ist er eben kein Muslim mehr. Insofern, diese Art von neuzeitigem Gedanken oder dass jemand sagen würde in Bezug auf das Thema der Kleidung der Frau, dass der Mensch sich heutzutage weiterentwickelt hat und wir in einer anderen Gesellschaftsform leben und deswegen es ist normal geworden, dass eine Frau sich nicht bedeckt und deswegen dürfen wir diese Gebote nicht mehr so streng ansehen, wie sie damals waren. Und die anderen Gemeinschaften haben ja auch sozusagen eine Zeit der Aufklärung durchgemacht und so müssen die Muslime auch die Zeit der Aufklärung durchmachen. Und all dieses Gedankengut, das unislamisch ist und das unserer Religion vollkommen widerspricht und das wir vollkommen ablehnen, denn das Ergebnis davon ist einfach nur, dass wir sozusagen unsere Identität als Muslime und unsere Werte als Muslime aufgeben, das lehnen wir vollkommen ab. Und das ist, was der Autor davor warnt, dass man eben nicht einfach mit der Zeit geht und seine Religion einfach zurücklässt und vernachlässigt, sondern letztendlich ist für einen Muslim relevant, am Tag der Auferstehung, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und was sein Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und demgegenüber wird er sich am Tag der Auferstehung verantworten müssen. 64 und der letzte Punkt für heute, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Er sagte, hüte dich vor byzantinischem Diskutieren. Ja, Byzanz, damit meint man Rom. Man könnte auch sagen, vor Römischen diskutieren. Was meint man damit? Ja, das ist auf ein Ereignis, was ist zurückzuführen. Es geht hier einfach darum, dass man Diskussionen führt innerhalb der Religion, die nicht nur zweitrangig, sondern dritt- oder viertrangig sind, obwohl viel Wichtigeres ansteht. Obwohl viel Wichtigeres ansteht. Und dieser Punkt ist extrem wichtig, dass ein Muslim Prioritäten setzt in dem, was er lernt, in dem, worüber er sich unterhält, in dem, wie er seine Zeit vertreibt mit anderen Menschen. Das ist eine unglaublich wichtige Angelegenheit und kein Mensch, und das ist auch ein rein islamisches Prinzip, das wir allein schon aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ableiten können, in dem er alaihi salatu wasallam gesagt hat, wenn die Iqama des Fardgebets ausgerufen wird, dann findet kein Gebet statt außer dem Fardgebet. Und das heißt also, du brichst in diesem Moment dein freiwilliges Gebet ab. Warum? Weil es ja keinen Sinn macht. Du möchtest doch die Belohnung von Allah Azza wa Jalla bekommen. Und die Belohnung von Allah Subhanahu wa Ta'ala ist im Fardgebet viel größer als im freiwilligen Gebet. Das heißt, wer unterlässt auch nur einen Augenblick seines Fardgebetes zugunsten eines freiwilligen Gebetes, das macht keinen Sinn. Deswegen hat der Prophet gesagt, verlass Salata, kein Gebet. Ja. Aus anderen Ereignissen, der Prophet a.s.w. hat einmal, wie heißt es, sein Sunna-Gebet unterlassen, sein Ratiba-Gebet unterlassen. Warum? Weil er beschäftigt war mit Leuten. Ich denke, es waren Leute, die gekommen waren, um sich über den Islam zu informieren. Also wie kann es sein, dass jemand sagt, nein, ich bete erst mal Sunna-Gebet und später erst kümmere ich mich um das Unterrichten der Religion von Leuten, die extra auf eine Reise gemacht haben, um sich darüber zu informieren und wovon auch der Islam der Leute abhängt, des Volkes, in dem sie leben und so weiter. Und das heißt also, die richtige Prioritätensetzung ist bei einem Muslim von unglaublich großer Wichtigkeit. Und das gilt auch für das Wählen der Fächer, die man lernt, und das gilt auch für viele andere Angelegenheiten. Hüte dich vor byzantinischem Diskutieren. Gemeint sind fruchtlose oder unbedeutende Diskussionen, denn die Byzantiner diskutierten über das Geschlecht der Engel. Ja, also sind Engel jetzt männlich oder weiblich? Vielleicht sagte ich einer, ja stimmt, das wollte ich schon immer mal wissen. Während der Feind vor den Toren ihres Landes stand, sodass er sie überraschend angreifen konnte. Desgleichen bringen Diskussionen über Nichtiges einen vom richtigen Weg ab, Gott bewahre. Ja? Insofern, also, wie heißt es, die Fragen, die haben kein Ende. Das muss man sich bewusst machen. Es gibt die Fragen, die du stellen kannst über den Koran, die haben kein Ende. Und die Fragen, die du stellen kannst über deine Religion und über die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam und über die Regeln, das hat alles kein Ende. Es gibt kein Ende. Du kannst so viele Fragen stellen, du kannst immer wieder neue Fragen aufwerfen. Du kannst auch hypothetische Fragen aufwerfen. Deswegen, die Frage ist, welche Fragen stellst du? Und zwar diejenigen, die bedeutsam sind, die dich und die anderen, die diese Fragen hören, inshallah weiterbringen. Und deswegen sagen wir immer wieder, wenn jemand in der Religion Fragen stellen möchte oder im Anschluss eines Unterrichts Fragen hat, dann diese Frage, formuliere sie doch einmal in deinem Kopf, formuliere sie doch einmal schriftlich. Und wenn du sie ausformuliert hast, überleg dir, ist diese Frage eine nützliche Frage? Oder ist sie eine Frage, ist es eine Information einfach der Information willen? Ja? Eine Information einfach der Information willen. Das heißt, man weiß etwas, nur um es zu wissen. Diese Art von Informationen sind meistens diejenigen, wohl, die einem nicht weiterbringen. Oder ist es eine Information, die meinen Glauben stärkt, eine Information, die mich zum Handeln anfeuert, eine Information, die mich vor Schlechtem zurückhält, eine Information, die mich gegen den Shaitan stärkt und so weiter und so fort, dann sind das Informationen, die inshallah tabarak wa ta'ala es wert sind, danach zu fragen und danach auch zu forschen. Und das kann man einfach machen, indem man sich einfach die Frage stellt, bevor man die Frage letztendlich stellt. Der Weg der rechtschaffenen Vorfahren war es, vom vielen Streiten und Diskutieren abzulassen, da das viele Beschäftigen damit eine Art Mangel an Frömmigkeit ist. Ja, also auch was hier angesprochen wird, Diskussionen zu führen, gerade in der Religion, unter unter der sunnitischen Glaubensgemeinschaft, das heißt Leute, die alle den gleichen Weg eingeschlagen haben, dass sie untereinander verschiedene Positionen vertreten, ist normal. Aber muss man diese Position, müssen diese verschiedenen Menschen sich miteinander in Konfrontation geraten? Müssen sie das, was ist das Ergebnis davon? Ist das Ergebnis dann vielleicht eine Spaltung oder dass die Herzen sich davon sogar unterscheiden? Was ist das Ergebnis davon? Das darf niemals das Ergebnis davon sein. Möchtest du deiner Meinung zum Sieg verhelfen und sie betonen? Schreib etwas darüber und sag, sollte jemand gegen diese Ansicht das einwenden, so lautet die Antwort das und das. Sollte jemand auf diesen Einwand das und das sagen, dann lautet die Antwort das und das. Und das haben viele Gelehrte gemacht und dann braucht man darüber nicht deswegen ein Streitgespräch mit anderen Menschen zu führen. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala sagte, wenn er Leute diskutieren hörte, jene sind der Ibadah überdrüssig geworden. Das Reden fiel ihnen leicht. Gering war ihre Frömmigkeit, daher redeten sie. Bei anderen Worten, und damit beenden wir auch, wenn jemand verstanden hat, warum er auf dieser Welt da ist, und zwar eben für die Ibadah, für Allah subhanahu wa ta'ala, der wird auch seine Zeit dafür nutzen und der wird seine Zeit nicht verschwenden, wie derjenige, der eben einfach keine Lust hat, Ibadah zu machen. Es fällt ihm viel einfacher, statt Ibadah zu machen, Ruku' zu machen, Sujud zu machen, zu lesen, statt all diesem, diskutiert er lieber mit anderen Menschen, unterhält sich mit denen und bildet sich ein, dass dies auch eine Form der Ibadah ist und er verschwendet seine Zeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davor bewahren, dass wir meinen, etwas Gutes zu tun, aber in Wirklichkeit unsere Zeit verschwenden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Wahrheit als Wahrheit zeigen und die Falschheit als Falschheit. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.